الشرط الشرط السكون الشرط كنت ألس الأغابيش ليزني كنت الشرط كنت إيدس ليزن الشرط الشرط هذا السكون هي الشرط قلت أنت خسيت في الشرط الشرط الشرط هي الشدة الشدة هي الشرط هي أين شرط الشرط Also unser Thema ist Schart und nicht Scharat. Der Plural von Schart ist Schurot. Schurot. Scharaton, Schuroton, das Plural. Schuroton. Aber Scharat, Plural ist Ascharat. Ascharat. Ascharaton. Und hier ist Ascharat bedeutet Zeichen. Und hier von diesem Sinn hier gibt es ein Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أَشْرَاطُهَا ist Zeichen. Sie warten nur auf die Stunde. Dass sie plötzlich über sie kommen. Die Zeichen dafür sind schon eingetroffen. Die Zeichen. Das ist Mohammed 18, das Surat Mohammed 18. Hier Ascharat bedeutet Zeichen. Ascharat bedeutet Zeichen. Ascharat. Das ist ein Beispiel von Surat Mohammed 18. Ein Beispiel davon im Koran. Zeichen. Ashart hat noch ein mehr als Zeichen. Ashart ist die Verbindlichkeit. Sagt zum Beispiel zu jemandem im arabischen Bedingungen, im rechtmäßigen, sagst, wenn du deine Aufgaben machst, ich gebe dir so und so. Also ist ein Schart, wenn du. Schart. Das ist eine Verbindlichkeit. Das bedeutet die Verbindlichkeit. Schart bedeutet arabische Sprache die Verbindlichkeit. Habt ihr verstanden, was hier der Unterschied zwischen Schart und Scharab? Habt ihr das verstanden? Also nicht verstanden. Das ist nur, hier gibt es ein Sukun, hier gibt es ein Fetha. Ashart und Sharat. Ashart heißt Zeichen, Ashart heißt Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit. Ashart hier ist auch ein Zeichen, im rechtmäßigen Sinn. Ist auch ein Zeichen. Aber hier ist speziell die Verbindlichkeit. Schart bedeutet die Verbindlichkeit. Die beiden sehen gleich aus. Schart, die sind ähnlich, Schart und Schart. Man schreibt die beiden gleich, aber wenn man Schekel macht, wie man das, dann gibt es einen Unterschied. Und das Schart ist auch ein Zeichen, kann man sagen, auch Scharat. Aber wir sprechen nicht über Scharat, wir sprechen über Ascharat. Deshalb müssen wir das alles Präzision geben. Nicht Ascharat, Ascharat. Wir haben Scharat ausgeschlossen. Wir reden nicht über Scharat. Deshalb reden wir darüber. Wir reden über Scharat. Und das ist gut zu wissen. Das, was, weil es auch leicht zu lernen. Scharat, Scharat. Ascharat, Shurut, Ascharat, Ascharat. Also Ashart, Shurut, Verbindlichkeit. Ashart, Ashrat, Zeichen. Also Ashart hat mehr Sinn als Ashart. Das bedeutet die Verbindlichkeit. Aber Ashart gibt keine Verbindlichkeit.